أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Wir haben, liebe Geschwister, in den zwei vorigen Vorträgen über die Einteilung von den rationalen Urteilen geredet, dass es notwendige, mögliche und unmögliche Sachen gibt. Und dann im zweiten Vortrag haben wir angefangen, die verschiedenen Attribute von Allah subhanahu wa ta'ala zu erläutern. Und wir haben gestern ein paar Attribute behandelt, und zwar die Existenz von Allah subhanahu wa ta'ala, die Existenz von Allah, und dass er anfangslos ist, und dass er keine Ende hat, also endlos, und dass er anders ist als alle anderen Geschöpfe. Dass alles, was der Mensch sich vorstellen kann unter dem Begriff Gott oder unter dem Begriff Allah, so ist Allah total anders als was du vorgestellt hast. Jetzt, inshallah, werden wir die weiteren Attribute behandeln. Wir haben gestern gesagt, dass Allah subhanahu wa ta'ala in sich selbst besteht, und er ist und er braucht kein Ort, also kein Substrat, wo er sich befinden soll. Also er braucht keinen Ort, damit er existieren soll. Das ist nicht wie die Körper. Dieser Punkt ist sehr wichtig, liebe Geschwister, in unserer Aqida, in unserem Glauben. Warum? Weil es liegt in diesem Attribut ein Unterschied zwischen uns und vielen anderen Religionen. Die Christen zum Beispiel, die sagen, dass Allah subhanahu wa ta'ala, dass die Gottheit in Jesus existiert. Und Jesus ist ein Körper. Jesus ist ein Körper und er ist ein Mensch, aber trotzdem er ist bei ihnen ein Gott. Also ein Gott, der auf Erde ist, der in einem Ort beschränkt ist, welcher abhängig ist von Ort und Zeit ist. Und das ist genau, was die Muslime ablehnen. Und das sagen nicht nur die Christen, das sagen zum Beispiel auch die Hindus oder die Götzendiener. Die sagen, ja, Gott sitzt im Himmel, oder Gott hat Inkarnationen in verschiedenen Geschöpfe, zum Beispiel Tiere, Steine. Und das sind alle unlogische Bezeichnungen von Allah subhanahu wa ta'ala, Bezeichnungen, die gegen den menschlichen Verstand, gegen jegliche rationale Beweisführung. Allah subhanahu wa ta'ala ist der Schöpfer von dem Ort, er ist der Schöpfer von der Zeit, er braucht niemand, damit er existiert. Also er braucht keine höhere Macht, die ihn in die Existenz bringt. Und er braucht nichts für seine Existenz. Bevor ich zum nächsten Attribut gehe, will ich nur auf etwas hinweisen. Und zwar auf Imam ibn Arabi. Man hat ihn beschuldigt, dass er sagt, dass Allah subhanahu wa ta'ala in der Schöpfung ist. Und das ist total falsch, weil er selbst in seinem Buch, also in den verschiedenen Büchern von ihm, das negiert hat und das abgelehnt hat. Und er hat deutlich gesagt, dass es keine Ähnlichkeit zwischen dem Geschöpfen und Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala ist wie gesagt, qa'imun bidatihi, er besteht in sich selbst. Er braucht wie gesagt weder Zeit noch Ort und er braucht keine höhere Macht, die ihn in die Existenz bringt. Und das ist der Unterschied zwischen Allah subhanahu wa ta'ala und den Geschöpfen. Die Beweise dafür, liebe Geschwister, das ist Koran, das wie im Koran steht, und das ist die Sunna und die rationalen Beweise dafür. Allah subhanahu wa ta'ala sagt im Koran, Ya ayyuhan nasu antumul fuqara'u ila Allah, wallahu wal ghaniyul hamid. O ihr Menschen, ihr seid bedürftig, ihr seid die Armen, ihr seid die Abhängigen, aber Allah subhanahu wa ta'ala ist der Reiche, Al-Ghani. Ghani kann man auf Deutsch mit verschiedenen Synonymen übersetzen. Ghani ist der Reiche, der Unabhängige, der nichts braucht, der nichts von den anderen braucht. Und die Menschen sind die Fuqara, das heißt die Abhängigen, die Bedürftigen. Und der Prophet a.s. sagte, Allahumma anta la ilaha illa anta al-Ghani. Oh, du bist der O Allah, du bist der einzige Gott, der Reiche, der Unabhängige, der nichts braucht. Die rationalen Beweise werden wir schon noch behandeln. Ihr habt bemerkt, dass wir bei diesen Attributen immer Beweise aus dem Koran und aus der Sunna zitieren, aber die rationalen Beweise nicht. Warum? Weil der Autor, Imam Sanusi, hat das in ein extra Kapitel behandelt. Also die rationale Beweisführung für diese Attribute von Allah subhanahu wa ta'ala. Das nächste Attribut wäre Al-Wahdaniya. Al-Wahdaniya kann man auf Deutsch mit die Einzigartigkeit oder die Einheit oder die Einzigkeit von Allah subhanahu wa ta'ala übersetzen. Was heißt Al-Wahdaniya? Es heißt, dass Allah subhanahu wa ta'ala eins in seinem Wesen, in seinen Attributen und in seiner Handlung. Das bedeutet, dass das Wesen von Allah subhanahu wa ta'ala nicht aus verschiedenen Teilen besteht. Nicht aus verschiedenen Teilen besteht. Deswegen lehnen die Ahlus Sunnah, dass Allah subhanahu wa ta'ala aus verschiedenen Körpergliedmaßen bestehen. Das ist gegen die monotheistische Vorstellung von Allah subhanahu wa ta'ala. Dass Allah subhanahu wa ta'ala eins ist, sein Wesen ist eins. Es ist nicht durch verschiedenen Körpern oder durch verschiedenen Substanzen oder durch verschiedenen Teilen, wie zum Beispiel die Christen sagen, dass Allah subhanahu wa ta'ala aus drei Einheiten bestehe und dass diese drei Einheiten eins wären. Das ist gegen den Verstand wiederum, weil drei kann niemals gleich eins sein. Eins ist eins und drei ist drei. Und Allah subhanahu wa ta'ala, wie gesagt, kann sein Wesen nicht mit anderen teilen. Also das nicht sagen, es sind zwei Sachen, die man Allah nennt. Das ist falsch. Allah ist eins in seinem Wesen. Und Allah hat, seine Attributen sind auch eins. Was heißt das? Das heißt, er hat eine Macht, einen Wille, ein Existenz, ein Leben. Das ist die Bedeutung von Einzigartigkeit und Einheit der Attribute. Das heißt, ja, man kann nicht sagen, er hat zwei Mächte oder zwei Wille und so weiter. Also seine Attribute sind eins. Und seine Handlungen sind auch eins. Was heißt, seine Handlungen sind eins? Das heißt, er ist der einzige Handelnder in diesem Universum. Nur Allah subhanahu wa ta'ala handelt. Alles, was man sieht, alles, was man erlebt, ist von Allah subhanahu wa ta'ala erschaffen. Das ist, das muss man nicht verwechseln und denken, dass die Leute, dass die Menschen gezwungen sind, ihre Handlungen zu machen. Nein, das ist falsch. Warum? Weil die Handlungen sind zwar von Allah subhanahu wa ta'ala erschaffen, aber die werden von den Menschen erworben. Also das ist dein Wille, dass du für diese Handlung oder jene Handlung entscheidest. Aber letztendlich, diese Handlung wird von Allah subhanahu wa ta'ala erschaffen. Du erwirbst sie mit deinem eigenen Willen. Und hier, liebe Geschwister, ist ein sehr wichtiger Punkt. Und das sollen wir ausführlicher erklären. Und zwar diese Einheit der Handlung. Weil manche werfen den Muslimen vor, dass sie Götzendienerei betreiben, indem sie manche Handlungen tun. Und sie basieren darauf, sie basieren ihr Urteil darauf, dass sie sagen, man verlangt von Unfähigen Sachen, die nur Allah subhanahu wa ta'ala machen kann. Da ist aber ein gewaltiger Denkfehler, wenn man so denkt. Warum? Weil, wie gesagt, nur Allah subhanahu wa ta'ala ist der Schöpfer. Das heißt, nur Allah kann dir helfen. Nur Allah kann dir versorgen. Nur Allah subhanahu wa ta'ala kann dich unterstützen. Nur Allah subhanahu wa ta'ala kann dir das geben, was du willst. Nur Allah subhanahu wa ta'ala kann dich bestrafen. Nur Allah subhanahu wa ta'ala kann dich in Rechenschaft ziehen. Nur Allah subhanahu wa ta'ala kann dich schaden. Nur Allah subhanahu wa ta'ala kann dich belohnen. Diese Handlungen in diesem Universum sind nur von Allah subhanahu wa ta'ala. Kein Mensch, kein Geschöpf kann dir etwas antun, wenn Allah subhanahu wa ta'ala es nicht will und die Macht dazu den anderen gibt. Und diese Handlungen schafft natürlich. Das heißt, liebe Geschwister, wir Muslime, wir haben das sowieso in unserem Herzen. Wir haben das muss eigentlich jeder Muslim in seinem Herzen verinnerlichen, dass alle Handlungen von Allah subhanahu wa ta'ala sind. Wenn man das weiß, dann kannst du niemals sagen zu einem Nicht-Muslim, zu einem Muslim, du bist nicht Muslim, weil du XY zu Hilfe gerufen hast. Weil man geht davon aus, sowieso, dass auch wenn ich XY zu Hilfe rufe, ich glaube nicht, dass diese Person die Hilfe in sich trägt, sondern Allah subhanahu wa ta'ala hilft mir durch diese Person. Allah subhanahu wa ta'ala hilft mir durch diese Person. Allah subhanahu wa ta'ala schafft zum Beispiel das Gefühl vom Sattsein durch das Essen. Allah subhanahu wa ta'ala gibt mir Versorgung durch die Arbeit. Es ist nicht die Arbeit, die mir das Geld gibt oder dass diese Person die mir hilft. Das sind alle Mittel, die von Allah subhanahu wa ta'ala sind. Man schreibt diesen Mittel keine Eigenschaft von Allah subhanahu wa ta'ala, und zwar die Einzigkeit in der Schöpfung und die Einzigkeit in der Handlung. Das ist ein Punkt, liebe Geschwister. Ich hoffe, dass das war ein bisschen verständlich. Jetzt kommt die Einzigkeit der Attribute, die werden wir auch noch mal ein bisschen behandeln. Und zwar, die Menschen und Allah subhanahu wa ta'ala, sie haben manchmal dieselben Attributen, aber nur die Namen sind gleich. Aber die Wahrheit dieser Namen ist total anders. Man kann sagen, XY ist liebevoll. XY ist barmherzig. XY ist gerecht, zum Beispiel. Aber wenn du sagst, Allah ist gerecht und XY ist gerecht, da die einzige Ähnlichkeit ist nur im Wortlaut. Nur im Wortlaut. Aber die Wahrheit der Gerechtigkeit von Allah subhanahu wa ta'ala ist total anders, als was wir unter Gerechtigkeit zwischen den Menschen verstehen. Wenn wir sagen, dass Allah subhanahu wa ta'ala barmherzig ist, dann ist seine Barmherzigkeit überall. Wenn wir sagen, Allah subhanahu wa ta'ala ist gerecht, seine Gerechtigkeit sieht man oder findet man in jedem Atom in diesem Universum. Wenn man sagt, Allah subhanahu wa ta'ala ist weise, dann findet man die Weisheit von Allah subhanahu wa ta'ala in jeder Ecke von diesem Universum. Wenn wir sagen, Allah subhanahu wa ta'ala ist allmächtig, ist allwissend, ist allhörend, dann sind diese Attribute absolute, perfekte Attribute, und unsere, die sind nur, das sind nur Brüche von der Wahrheit dieser Attribute. In einem Hadith von dem Propheten a.s.w., er sagte, dass Allah subhanahu wa ta'ala 100 Teilen von, also das war nur ein Bild von dem Propheten sallallahu alaihi wasallam, 100 Teilen von Barmherzigkeit hat. Also er wollte zu seinen Gefährten zeigen, wie groß die Barmherzigkeit von Allah subhanahu wa ta'ala ist. Er sagt, nur eine Barmherzigkeit hat Allah subhanahu wa ta'ala in dieser Zeit verbreitet und verteilt. Und durch diese Barmherzigkeit findet man diese Liebe zwischen den Tieren, die Liebe von der Mutter zu ihren Kindern. Das sind alles, was wir von Barmherzigkeit auf dieser Erde sehen, zwischen den Geschöpfen. Das ist nur ein Teil von 100 Teilen. Das ist ein Bild, damit man weiß, dass die Attribute von Allah subhanahu wa ta'ala total anders, total gewaltig und größer, als wir je denken können. Wenn man, liebe Geschwister, die Einzigkeit der Attribute verinnerlicht, dann hat man viel erreicht. Weil es ist, wenn man die Attribute von Allah subhanahu wa ta'ala kennt, wenn man sie versteht, wenn man sie verinnerlicht, das ist der Weg zu einem inneren Frieden, liebe Geschwister. Wenn du weißt, dass Allah subhanahu wa ta'ala allmächtig ist, dann schämst du dich nicht, alles, was du willst, von ihm zu verlangen. Du musst sicher, dass er dir das geben wird, weil er ist auch reich. Auch wenn du das nicht in diesseits spürst, weil in einem Hadith steht, dass Allah subhanahu dass diesseits ist so billig bei Allah subhanahu wa ta'ala, dass er seine Diener nicht in diesseits belohnen wird, weil das ist ein vergehende das ist ein vergehendes Leben. Ein Leben, was vergeht. Allah subhanahu wa ta'ala kann dir eine Belohnung geben, aber ja, du kannst 50, 60 Jahre leben, danach stirbst du. Dann ist es weg mit diesem Genuss. Das kann man nicht vergleichen mit dem ewigen Genuss. Und wir reden nicht über die sinnlichen Genüsse. Es gibt andere Arten von, es gibt auch die seelischen Genüsse, liebe Geschwister. Und wenn du weißt, dass Allah subhanahu wa ta'ala der Gerechte ist, dann lebst du in Ruhe. Dann weißt du, dass egal was dir passiert, dein Recht wird zu dir kommen. Wird absolut zu dir kommen. Ob die anderen es wollen oder nicht. Dass Allah subhanahu wa ta'ala dein Recht dir geben wird, auch wenn es im Jenseits ist, trotzdem wirst du es so oder so bekommen. Wenn du weißt, dass Allah subhanahu wa ta'ala der einzige Versorger ist, dann hast du auch deine Ruhe. Dann kümmerst du dich nicht die ganze Zeit um wie du überleben wirst. Wenn du weißt, dass Allah subhanahu wa ta'ala der Allsehende ist, wenn du weißt, dass Allah subhanahu wa ta'ala der Allhörende ist, dann passt du auf was du machst. Dann passt du auf was du machst. Du weißt, dass Allah subhanahu wa ta'ala dich beobachtet und dich sieht. Wenn du weißt, dass Allah subhanahu wa ta'ala der Reue nehmende, er akzeptiert die Reue von seinem Diener, dann gibst du niemals auf. Dann sagst du nicht, ja, ich habe zu viele schlechte Sachen gemacht. Diese zu viele schlechten Sachen gemacht, das gibt es nur bei den Menschen. Vielleicht die Menschen, wenn du ein Mensch zu viel schlecht machst, dann irgendwann hat er die Nase voll und er sagt, okay, ich werde dir niemals verzeihen. Und das hören wir von manchen Menschen. Aber Allah subhanahu wa ta'ala, egal was du ihn anmachst, egal, du kannst dein ganzes Leben schlecht mit ihm gewesen. Jede Sekunde eine Sünde gemacht. Jede Sekunde üble Sachen über ihn gesagt, üble Sachen ihm zugeschrieben. Und wenn du in einem Moment sagst, stopp, ich bereue alles, was ich gemacht habe, oh Allah, verzeih mir, Allah subhanahu wa ta'ala verzeiht dir. Das ist die Barmherzigkeit von Allah subhanahu wa ta'ala. Und das ist auch ein Attribut von Allah subhanahu wa ta'ala. Er ist total anders, als wir überhaupt vorstellen können. Das ist, liebe Geschwister, dieses Attribut von Allah subhanahu wa ta'ala, also die Einzigkeit von Allah subhanahu wa ta'ala und Einzigartigkeit von Allah subhanahu wa ta'ala. Er ist, wie gesagt, eins in seinem Wesen. Seine Attribute sind auch eins und die ähneln den anderen Attributen nicht. Und seine Handlungen sind auch eins, das heißt, er ist der einzige Handelnde. Nur er kann er etwas bewirken, nur er kann er etwas ändern oder abschaffen oder in die Existenz bringen. Was wir bis jetzt behandelt, liebe Geschwister, diese sechs Attribute, die wir bis jetzt behandelt haben, das erste Attribut war die Existenz. Und das nennt man ein wesentliches Attribut. Und wir haben am Anfang gesagt, dass damit ist gemeint, dass die Existenz das Wesen von Allah subhanahu wa ta'ala selbst ist. Es ist kein extra Attribut. Und wir haben noch gesagt, dass die fünf anderen, diese Unewigkeit, die Nichtvergänglichkeit von Allah subhanahu wa ta'ala, also die Anfangs- und Endlosigkeit von Allah subhanahu wa ta'ala, die Nichtähnlichkeit zu den Geschöpfen, das ist der vierte, und dass Allah subhanahu wa ta'ala in sich besteht und dass Allah subhanahu wa ta'ala eins ist. Also diese fünf letzten nennt man negative Eigenschaften. As-sifatu as-silbiyya. Negative Eigenschaften, warum negative? Weil sie sind auch nicht Attribute in sich, sondern Das sind Bedeutungen, die das Gegenteil von diesen Attributen negieren. Das heißt, wenn du sagst, Allah subhanahu wa ta'ala ist anfangslos und wird kein Ende haben, damit meinte man, dass Allah subhanahu wa ta'ala nicht vergeht. Also man hat das Nichtvergehen negiert. Wenn du sagst, Allah subhanahu wa ta'ala anders als den anderen Geschöpfen, dann hast du die Ähnlichkeit mit seinen Geschöpfen negiert. Also weil man diese Sachen negiert, durch diese Begriffe nennt man sie negative Eigenschaften. Jetzt, liebe Geschwister, kommen wir zu weiteren Eigenschaften von Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala hat andere Eigenschaften, die man nennt Sifatu al-Ma'ani. Sifatu al-Ma'ani, das sind Eigenschaften, die mit dem Wesen von Allah subhanahu wa ta'ala zusammenhängen. Also das sind schon Attribute, die bestehen, also die zusätzlich zu dem Attribut zugeschrieben werden. Also sind nicht wie die ersten Attribute, die wir genannt haben, die eigentlich nur das Gegenteil von Bedeutungen sind. Und das sind 7 Attribute. Das sind 7 Attribute von Allah subhanahu wa ta'ala. Das erste Attribut ist, wie Imam Sanusi aufgezählt hat, Al-Qudrat, die Macht oder die Allmacht von Allah subhanahu wa ta'ala. Was heißt die Allmacht von Allah subhanahu wa ta'ala? Die Allmacht, die Bedeutung von Macht, das ist dieses Attribut, wodurch Allah subhanahu wa ta'ala den Vorrang, das ist eine philosophische Erklärung, den Vorrang einer möglichen Sache gibt. Was heißt das? Es heißt, sagen wir mal, wir haben einen Tisch. Ein Tisch kann 1 Meter lang sein, es kann auch 1 Meter und 2 Zentimeter lang sein. Es kann auch 1 Kilometer lang sein. Alles ist möglich. Also alle diese Formen vom Tisch kann unser Verstand vorstellen. Die Macht kommt ins Spiel. Sie bestimmt, welches Attribut von diesem Tisch, also welchen Maß von diesem Tisch in die Existenz kommen wird. Also sie bringt dieses Attribut in die Existenz. Ich gebe ein anderes Beispiel. Zum Beispiel ein Apfel kann rot, es kann auch gelb sein. Das ist Allah subhanahu wa ta'ala, der diese Farbe in die Existenz bringt. Und das geschieht nach dem, was im Wissen von Allah subhanahu wa ta'ala seit der Urewigkeit besteht. Das heißt, Allah subhanahu wa ta'ala weiß, dass dieses Buch schwarz aussehen soll. Allah subhanahu wa ta'ala also hat dieses Buch durch seine Macht erschaffen und er hat ihm diese Farbe gegeben und nicht eine andere Farbe. Also er hat eine mögliche Sache den Vorrang gegeben. Was ist hier die mögliche Sache? Das ist die Farbe. Die Farbe, wir haben Milliarden von Farben, aber Allah subhanahu wa ta'ala hat eine Farbe den Vorrang gegeben in der Existenz und hat sie in die Existenz gebracht. Und das nächste Attribut ist Al-Irada. Al-Irada, der Wille. Dass Allah subhanahu wa ta'ala etwas will. Und es geschieht nur wie es will und wie es schon wusste in seinem Wissen. Diese zwei ersten Attributen, liebe Geschwister, und hier kommen wir zu einem wichtigen Punkt auf. Diese zwei Attributen, also die Allmacht und der Wille von Allah subhanahu wa ta'ala, die hängen zusammen nur mit was möglich ist. Imam Sanusi sagt, Al-Qudratu wal-Iradatu al-Muta'alliqani bi jami'il mumkinat. Die Allmacht, der Wille, welche beide alles, was möglich ist, zum Objekt haben. Das heißt, man kann nicht sagen, dass diese zwei Attribute mit den notwendigen Sachen oder mit den unmöglichen Sachen zusammenhängen. Warum? فَلَا يَتَعَلَّقَانِ إِذَنْ بِوَاجِبٍ وَلَا مُسْتَحِيٍ لِأَنَّهُمَا إِذَا تَعَلَّقَا بِإِجَادِ الْوَاجِبِ لَزِمَ تَحْصِيلُ الْحَاصِلِ وَهَذَا بَاطِلٌ عَقْلٌ. Wir haben gesagt, dass das Notwendige ist etwas, was man dessen Nicht-Existenz nicht vorstellen kann. Zum Beispiel die Existenz von Allah subhanahu wa ta'ala ist notwendig. Oder die Existenz von einer, es gibt eine Bewegung, wir sehen eine Bewegung, die Existenz von einer Macht, die diese Sache bewegt hat, ist auch notwendig. Etwas kann sich nicht von allein bewegen. Also man hat hier etwas Notwendiges. Das Notwendige kann nicht von der Macht von Allah subhanahu wa ta'ala abhängen. Zum Beispiel, man kann nicht sagen, dass Allah subhanahu wa ta'ala, dass deine Existenz hängt von seinem Wille ab. Das ist ein Denkfehler, denn sonst würde es nicht, würde es kein notwendiges Attribut sein. Weil so kann man auch sagen, ja, dann kann Allah subhanahu wa ta'ala auch nicht existieren, wal-iyadu billah. Weil da seine Existenz wird von etwas anders abhängen. Und zwar der Wille. Also der Wille und die Macht von Allah subhanahu wa ta'ala hängen nur mit den möglichen Sachen. Du kannst auch nicht sagen, kann Allah subhanahu wa ta'ala mir außer seinem Reich bringen. Das ist eine falsche Aussage, weil das ist eine unmögliche Aussage. Und was unmöglich ist, hängt nicht zusammen mit dem Wille und der Allmacht von Allah subhanahu wa ta'ala. Du kannst nicht sagen, kann Allah subhanahu wa ta'ala eine andere Gottheit schaffen? Das ist auch ein Fehler im Denken, in der Beweisführung, ist ein Fehler in der Logik, weil eine zweite Gottheit, wie wir inshallah nochmal sehen werden, ist rational unmöglich. Wenn wir sagen, dass die Macht Allah subhanahu wa ta'ala es in die Existenz bringen könnte, dann wäre es nicht mehr unmöglich, sondern nur möglich. Und das ist ein Widerspruch, sowohl gegen den Verstand als auch gegen die Offenbarung. Also liebe Geschwister, wenn jemand zu euch sagt, kann Allah subhanahu wa ta'ala ein Kreis schaffen, was quadratisch ist, oder kann Allah subhanahu wa ta'ala eine Gottheit schaffen, oder kann Allah subhanahu wa ta'ala sich selbst löschen und sowas, dann sagt man, du hast einen Denkfehler, weil wenn man sagt allmächtig, dann meint man, dass Allah subhanahu, dass diese Allmacht als Objekt hat, dass die Allmacht nur was möglich ist als Objekt hat. Das Notwendige und das Unmögliche sind sowieso ausgeschlossen. Die sind keine Objekte von diesen zwei Attributen. ولا يلزم من عدم تعلق القدرة بهما عجز لأنهما ليس من وظيفتهما، ولأنها لو تعلقت بهما لزم الفساد إذ يلزم عليه تعلقهما بإعدام الذات العلية وبسلب الألوهية عنها ونحو ذلك. وبهذا يعلم سقوط القول بعد المبتدع عن زبيدة. Und man sagt nicht, dass Allah سبحانه وتعالى unmächtig ist, nur weil die Allmacht nicht als Objekt hat, was notwendig und was unmöglich ist. Weil das, diese Allmacht, das Notwendige und das Unmögliche sind, wie gesagt, ausgeschlossen. Denn dann wäre es so, wäre die Allmacht, hätte die Allmacht so Macht über das Notwendige und das Unmögliche, dann wäre es auch möglich, dass Allah subhanahu wa ta'ala seine Gottheit wegnimmt, also dass er nicht mehr als Gott ist, oder er kann manche Attribute von ihm wegmachen, er kann auch andere Gottheiten schaffen, er kann, wie gesagt, quadratische Kreisen schaffen. Das sind alle unmögliche Sachen, liebe Geschwister. Das nächste Attribut wäre Al-Ilm, Al-Muta'alliq bi jami' al-wajibat wal-ja'izat wal-mustahilat. Das Wissen, welches alles, was notwendig, möglich und möglich ist, zum Objekt hat. Allah subhanahu wa ta'ala sagt im Koran, Wallahu bi kulli shi'in alim. Allah subhanahu wa ta'ala hat Wissen über alles. Und in der Sunna wird der Namen Al-Alim, der Allwissende, von den Propheten a.s. benutzt. Was die rationalen Beweise betrifft, werden wir inshallah nochmal behandeln, wie gesagt. Allah subhanahu wa ta'ala, liebe Geschwister, hat Wissen über alles, das heißt über die notwendigen Sachen, über die möglichen Sachen und über die unmöglichen Sachen. Also das Wissen von Allah subhanahu wa ta'ala, im Gegenteil zu seiner Allmacht und zu seinem Willen, hat als Objekt die drei Kategorien von den rationalen Urteilen. Also das Notwendige, Mögliche und Unmögliche. Und hier weiß man, dass das Wissen von Allah subhanahu wa ta'ala unendlich ist. Weil die möglichen Sachen sind auch unendlich. Die möglichen Sachen, also ein Teppich kann, wie gesagt, kann ein Meter groß, kann ein Kilometer groß, kann rot mit einem schwarzen Punkt sein, er kann rot mit zwei schwarzen Punkten sein. Er kann so groß wie der Universum sein, mit drei Punkten und unendlichen Möglichkeiten. Und diese unendlichen Möglichkeiten sind von Allah subhanahu wa ta'ala gewusst. Das heißt, sie sind in seinem Wissen. Und hier sieht man, dass Allah subhanahu wa ta'ala alles gewusst hat und alles, was nicht existiert, weiß und alles, was existieren wird, weiß. Für uns ist das unmöglich, das Ganze zu wissen. Aber für Allah subhanahu wa ta'ala ist es möglich, dass er alles in diesem Universum aufgezählt hat und alles, was nicht existiert, auch aufgezählt hat und diese verschiedenen möglichen Erscheinungen von diesen existierenden Sachen aufgezählt hat und Wissen darüber hat. Und, weil Allah subhanahu wa ta'ala der Schöpfer von diesen Sachen ist und derjenige, der entschieden hat, dass er dass die existierenden Sachen existieren und dass die nicht existierenden Sachen nicht existieren. Und Es kann nicht möglich sein, dass derjenige, der das etwas schafft, nicht Wissen über sie hat. Das letzte Attribut von heute, liebe Geschwister, ist das Leben, dass Allah subhanahu wa ta'ala lebendig ist. Und mit lebendig ist nicht das Leben, wie wir es vorstellen, also und zwar durch eine durch Herz und ein Geist und Sauerstoff und Wasser und so weiter. Das ist mit Leben ist gemeint, dass Allah subhanahu wa ta'ala diese Eigenschaften, also was wir genannt haben, also Ilm und also Wissen, Allmacht, Wille, so wie was wir nochmal erwähnt werden, und zwar dass er allsehend ist, allhörend ist und dass er auch eine Rede hat, dass sie eine Wahrheit haben, und das kann man nur vorstellen, wenn das Wesen, was diese Eigenschaften hat, lebendig ist. Und der Beweis dafür, liebe Geschwister, der Beweis dafür sind Koran, wo Allah subhanahu wa ta'ala sagt, und vertraue den Lebendigen, der niemals stirbt, und Allah subhanahu, und der Prophet alaihi salam sagte, O Allah, du bist der Lebendige, der über alles Kontrolle hat, über alles wäscht. Und die rationalen Beweise werden wir schon nochmal behandeln. أقول قولي هذا وأستغفر لي ولكم ولسائر المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين